Falsches Licht verhüllt den Raum. Feuer färbt das Blond zu braun. Rüssel tönen ein zum Klang, den der Mann im Mondfeld sang. Hol, bist du ein? estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Yeah. decades.